Käse. Die Bereitung des wässrigen Weißkäse ist auch im Norden Europas sehr früh bekannt, bevor die feinere Technik des geformten Käse aus dem Süden eindrang. Über die germanischen Verhältnisse scheinen sich die Angaben bei Cäsar und Plinius zunächst zu widersprechen. Cäsar berichtet, ein großer Teil ihrer Nahrung besteht in Milch, Käse und Fleisch. Plinius spricht den Barbaren überhaupt die Kenntnis der Käsebereitung ab. Eine Nation von Barbaren, die überraschenderweise von Milch leben, den Käse viele Jahrhunderte ignoriert haben, sie verdichten die Fettbutter angenehm, ist ein Schaum aus Milch kompakter als das, was Milchbutter genannt wird. Cäsar meint, den wässrigen Quarkkäse, wie er heute noch bei den Bauern bevorzugt wird, Plinius aber den technisch feineren Formkäse der Südländer. Aus dem Süden kam ja auch das Lehnwort Käse zu Casius, als die Germanen diese feinere Art der Bereitung kennenlernten. Die römischen Sprachen übernahmen das vulgärlateinische Formatium, althochdeutsch Formici, belegt zum Beispiel bei Columella, nach der Form, in dem man den Käse presste. Am genauesten drückt sich Tacitus aus, Essen ist sehr einfach, Wildfrüchte, frisches Wild, gegorene Milch, eine Art Quarkkäse aus der gestockten Milch primitiv gewonnen, die als Getränk der Skythen und des Polyphem erwähnt wird. Für die ausschließlich Milchwirtschaft treibenden Völker ist Käse wichtiger als Brot, das zeigen die Schweizer Redensarten. Von den Eidgenossen wird betont, Käse und Zieger war ihre Spieß. Mit Käse und Brot zogen sie in den Krieg. Eine Stelle zwischen Bern und Lauben, wo sie Rast hielten, heißt heute noch Käse- und Brothübeli. Der Erzbischof Olaf Magnus rühmt 1555 die Größe und Güte der Käse in Schweden und Finnland. Wie Brot als Kraftspender und Hauptnahrung ferner entsprechend seiner Bedeutung im Kult Gesundheit und Segen spendet und vor Unheil und vor allen bösen Antun schützt, so auch aus denselben Gründen der Käse. Wie man nach dem Journal bei Gemsbach im Speyerischen beim Wickeln des Kindes ein wenig Brot und Salz einwindelte, so berichtet Runge zum Volksglauben im Emmental, wenn man dem Taufkind vor dem Gang zur Kirche ein Stückchen Brot und Käse einbindet, so leidet es in seinem Leben keinen Mangel und hat stets zu essen. Dieser Brauch hat natürlich mit einem Dämonenopfer nichts zu tun, wie es Höfler vermutet. Bei Gotthelf lesen wir, als man das Kind zur Taufe fäschete, band Anne Baby ein dünnes Scheibchen Brot und einen Dito Käse ein und sagte, he nun so denn, so wirst öppen so Gottel nie Mangellide, sondern gäng öppen knurkts Essehan. Damit die Kinder nicht beschrien werden, hängt man ihnen schwarzen Kümmel, Käse und ein Stückchen Brot um den Hals. In England legt man gegen den bösen Blick Brotkrumen unter das Kopfkissen und hängt sich Brot und Käse um den Hals. Wenn in Northumberland ein Kind zur Taufe getragen wird, beschenkt die Wärterin, die den Zug anführt, die erste ihr begegnende Person mit Brot, Käse, Ei und Salz. In den drei beiden letzten Fällen ist die apotropäische Absicht ganz klar. Auf den Hybriden machte man am 1.5. einen Käse, welcher bis zum nächsten 1.5. als eine Art von Zaubermittel gegen Milchzauber aufbewahrt wurde. Wenn man im Punch-Up ein Pferd für verhext hält, wendet man folgenden Zauber an, um das festzustellen. Man misst das Pferd von den Ohren bis zur Schwanzspitze mit einem Baumwollfaden, den man um ein Kügelchen aus Käseteig rollt und ins Feuer wirft. Brennt der Faden, bevor der Teig gekocht ist, so ist das ein sicheres Zeichen, dass ein böser Blick auf das Pferd geworfen wurde. In Bern-Walern war es bis vor kurzem Sitte, in der Kirche beständig Käse und Brot auf der Kanzel zu haben. Daran hängt, wie man meint, Wohl und Glück der Gemeinde. In das Gebiet der Magie gehört eine Geschichte in der Kosmographie von Quazvini. Inmitten des Berges Ulustan im Lande Rum befindet sich ein kreisförmiger Engpass. Wer diesen passiert, indem er am Anfang hinein und am Ende wieder herauskommt und dabei Brot und Käse isst, dem schadet der Biss des tollen Hundes nicht. Beißt der tolle Hund einen anderen Menschen, so braucht er nur zwischen den beiden Füßen dessen, der durch das Passieren des Engpasses und das Essen von Brot und Käse bissfest geworden ist, durchzukriechen, um ungeschädigt davonzukommen. Ist das eine Vermischung des Brot- und Käseordals mit dem Ritus des Durchkriechens? Perpetua erlebt im Traume die Paradiesherrlichkeit und empfängt von Christus einen Bissen Käse. Epiphanius und Augustinus erzählen von einer Sekte der altchristlichen Kirche, die Brot und Käse als Abendmahlselemente betrachtete. Man nannte sie Artotyriten. Diese Sekte war besonders in Galizien verbreitet. Wie Milch ist Käse die Speise der Unsterblichkeit, Christus selbst ist die himmlische Milch. Käse aber ist festgewordene Milch, wie es im Pädagogus des Clemens von Alexandria heißt. Das betont auch Tertullian. So wird Käse zur Speise der Unsterblichkeit, so wird Käse zur sakramentalen Speise. Nach Clitarch leben die persischen Magier von Käse und Brot. Nach Plinius lebte Zoroaster in der Wüste von Käse. In Persien gab es Mysterien, bei denen Feigenkuchen und Sauermilch als eine Art Communio genossen wurden. Grimm glaubt, dass die im Mittelalter berühmten Kreuzkäse als geweihte Käse angesehen wurden. Mit Recht weist Jacobi darauf hin, dass das Kreuz hier eine Fabrikmarke war. Diese Käse stammten aus den Schweigen des Klosters zum Heiligen Kreuz in Donauwörth. Diese waren mit einem Kreuz bezeichnet und standen in hohem Ruf. Die Edikte, die gegen diese Käse erlassen wurden, wenden sich alle gegen die Fabrikation der Käse durch andere Klöster. Denn das Kloster zum Heiligen Kreuz hatte sich eine Art Monopol gesichert. Ein vom Kaiser Sigismund 1430 ausgestelltes Privileg sagt, dass niemands auf einigem Zweighof, wo die gelegen seien, Käse machen solle, gezeichnet mit dem Zeichen des Heiligen Kreuz, dann allein in den Zweihofen zu seinem Kloster gehorenden. Ein Privileg handelt De casis cruce non signandis, ausgestellt von dem Herzog Heinrich 1448. Anhorn berichtet in seiner Magiologia, eine lächerliche Weise, einen Dieben zu erfahren, war jene, da einem Wirt von etlichen, die er des Nachts beherbergert, etwas gestohlen worden, der Wirt gab einem jeden ein Stück Käse zu essen und sagt, welcher unschuldig, dem widerfahre nichts. Wer aber den Diebstahl begangen, dem reiße dieses Stück Käse den Bauch auf. Als sie nun den Käse genommen, hat einer von der Gesellschaft nicht daran gewollt, sondern ein Stück Käse zu essen hinterhalten, weil er seines Bauches gefürchtet. Deswegen ihn der Wirt herzhaft angeredet und gesagt, du bist der Dieb, gib mir den Diebstahl wieder, oder ich will anders mit dir verfahren. Noch zu Wuttges Zeit schrieb man auf ein Stück Holländerkäse bestimmte Buchstaben und Zeichen und gab es dem Diebstahlsverdächtigen. Ein altes Rezept bietet Jüling. Nimm Käse, schneid Schnitten darun, schreib mit einer Messerspitzen nachfolgende Charakteres von des Taufens Namen, der es essen soll, darauf. Von den Taufennamen dazu gibst dem Vordächtigen zu essen, welche Schuld haben, können ihre Schnitte nicht aufessen. Nach dem Hagenower Familienbuch schreibt man, um einen Dieb zu ermitteln, folgende Worte: Deus meus max pax virax, auf einen Bissen Käse und lasse es denjenigen verzehren, auf den man Verdacht hat. Hat er es getan, so kann er den Käse nicht aufessen und wird im Gesicht wie eine Kornblume, auch schäumt sein Mund wie der eines Bären. Mit Recht leitet Rochholz einen St. Galler Brauch vom Brot-Käse-Ordal ab. Nach einem Nonnengebet wog man die Last der begangenen Sünden durch das Gewicht eines Kruzifixes gegen Käse und Brot auf. Aus der griechisch-heidnischen Volksüberlieferung übernommen wurde das Käseordal unter dem Einfluss der Abendmahlsprobe und der Verehrung des Käses als sakramentale Speise, als legales Rechtsmittel sanktioniert, bis schließlich der Weg wieder im Volksaberglauben endete. Zugrunde liegt die auch bei ähnlichen Gebräuchen anderer Völker zutage tretende Beobachtung, dass man das schlechte Gewissen des Diebes durch eine feierlich inszenierte greifbare Symbolik wecken und zur Entdeckung benutzen kann. Der Starkenberger Schlosswichtele nahm einmal, weil ihn jemand erzürnt hatte, die Winterkäse und rollte einen nach dem anderen über den Rhein. Dabei hat er schier gschöllert gelacht. Die Kasermandel machen beim Abkasen einen großen Lärm. Das Kasermandel auf der Klapfberger Alm im Ultentale ist einäugig. In einer verlassenen Almhütte bei Chur käst um Mitternacht ein Gespenst, das wie ein Senn aussieht, nach allen Regeln. Um 1 Uhr verschwindet es mit Ächzen und Geheul. Die Almgespenster auf der Ritteralm treiben mit den Käsleiben Unfug. In einer Hütte auf der Voralb zu Giswil kästen jede Nacht Geister. Ein Handknabe auf einer Alm im Kanton Uri, der einen vergessenen Melkstuhl in der verlassenen Hütte holen wollte, traf dort 3 geisterhafte Sennen, die kästen. In dem Kessel war 3erlei Suffi, rote, weiße und schwarze. Nach der Erklärung der Sennen bedeutete die rote, die im Sommer verschüttete und versudelte Milch, Nach einer Sagenversion machen die Bergmännlein aus der das Jahr über verschütteten Milch Käse. Die weiße, dass sie die Kühe recht gemolken, die schwarze, dass sie häufig in der Alp geschworen hätten. Das Kasermandel auf der Hochalm in der Riss, Nebental des Unterinn, ist der böse Geist eines für seine Sünden büßenden Sennen. Aus demselben Grund muss das Kasermandel auf dem Lehmkopf in der hinteren Riss und das Kasermandel ohne Kopf auf der Weißbrunneralm im Ultentale bei St. Gertrud umgehen. Das Kasermandel in der Höttinger Alm ist ein gutmütiger Geist, der nach Mariä Geburt die Alm bezieht. Nach der hessischen Sage werfen die Irrlichter, wenn sie gereizt werden, mit faulem Käse. Auf dem Burgberg der Burg Brunstein geht um Mittag und Mitternacht eine weiße Jungfrau um, die Käsejungfrau, die bis zum Eselsbrunnen geht. Im Waldlande will eine Frau Kasmaden gesehen haben, sagenhafte Tiergestalten. Und schließlich ist Käse wie Brot eine heilige Speise. Wie in Baden ein verirrtes Kind 3 Tage von einer weiß gekleideten Frau mit Brot gespeist wird, so ist auch Käse neben Brot eine Gottesspeise. Eine sächsische Ortssage leitet den Namen des Dorfes Gottesspeise bei Zwickau davon ab, dass ein Engel einem im Schneegestöber verirrten Knaben Brot und Käse spendete. Daher ist die Käseschändung genauso entsetzlich und schwer bestraft wie die Brotschändung. Wie ein Liebeszaubermittel wirkt die Gottesspeise in einer Schweizer Sage. Ein Bettler gibt der Gräfin Margarete von Greyerz, die in der Kirche über ihre kinderlose Ehe Tränen vergießt, Käse und Brot für die hungernden Kinder. Er glaubt, sie weine aus Not. Die Gräfin verwahrt die beiden Stücklein in 2 verdeckten Silberschüsseln, übers Jahr kann sie die Wunderspeise als Taufschmaus den Gästen auftischen. Bestrafung der Käsefrevler. Die Version in Schlesien, in der Mark, in Pommern und Mecklenburg ganz entsprechend den in diesem Kreis überlieferten Brotsagen. In Kielingswalde bei Haberschwedt warfen die Hirtensbuben Brot und weißen Käse auf den Boden, spien und hieben mit Peitschen danach. Sie warfen beides den Abhang hinab und riefen, mach ock schnell du Brot, dass du da Quark nicht anoch korn. Da wurden alle verschüttet und es zeigten sich Sandsteinfelsen. Auf dem Käsebrett, einer Steinlehne im Heuscheuergebirge, schändete einst ein Hüterbub Brot und Käse. Dafür wurde er zu Stein. Auf dem Felde des Gutes Hohenwardin sieht man 3 Steine, an die sich folgende Sage knüpft. 2 Schäferknechte warfen zum Zeitvertreib ihren Käse auf der Erde umher und haschten ihn gegenseitig. Zur Strafe wurden sie in Steine verwandelt. Der Siebenbrüderberg bei Morin in der Mark hat seinen Namen davon, dass dort 7 Brüder zur Strafe versteinert wurden. Sie hatten nämlich auf einen Käse so lange drauf losgehauen, bis Blut kam. In der Nähe von Beutzenburg steht eine Eiche, die der Käsebaum heißt. Unter dieser Eiche schimpfte einst ein Ackerknecht über sein Frühstück. Der Teufel soll mich holen und wenn ich schon wieder Käsebutterbrot esse. Er nagelte ein Butterbrot an den Stamm, der Teufel holte ihn. Ein in Doberau dienendes Mädchen, das Brot und Käse aus Wut verfluchte, wurde in Stein verwandelt. Die Alpen sagen: Reiche Almen versinken wegen des frevelhaften Übermutes der Bewohner. Nach einer mündlichen Erzählung pflasterte der gottlose Senn auf der Blümlisalb den Weg zur Hütte mit Käskäsen, feinste Käsart. Südwestlich vom Hinterberg, unweit außen hinter dem Elendgebirg, liegt die sogenannte verfallene Alm. Hier herrschte einst Reichtum an Vieh und Milch. Die übermütigen Bewohner belegten die Wege von einer Almhütte zur anderen mit Käse und verkleisterten die Ritzen der Hütten mit Butter und Käse. Da kam ein furchtbares Unwetter und alles erstarrte zu Eis und Stein. Im Simmental gaben die Kühe einst jeden Tag 3 Eimer Milch. Milch nicht in Gebsen, sondern in einen Weiher. Die Treppe, die hinabführte, war aus Käsleiben gebaut. Den Anken füllte man in hohle Eichbäume, mit der Milch wusch man das Geschirr, mit Anken polierte man die Hauswände. Bei einem großen Sturmwind trat der Milchweiher über und ersäufte alle Bewohner. Der Milch- und Käsereichtum gehört zu den Ingredienzien des Schweizer Schlaraffenlandes, des goldenen Zeitalters. Darauf geht die Redensart: Das ist gewesen, wo der Käse mit der Elle verkauft wurde. In der Sevli-Alb floss einst die Milch wegen der Milchkräuter in Strömen. Da luden die übermütigen Elbler die Talleute ein und machten über den Sevli-See eine Brücke aus Käs und Anken und spotteten Gottes. Die Folge war eine große Gewitterflut. Nach einer anderen Version baute ein Bauer eine Straße aus Käse. Die Entstehung einer Kuppe des Glärnisch, genannt Vrenelisgarten, erklärt man so. Hier war einst eine Alm, um ihren Reichtum zu zeigen, baute Vreneli, des Hirten Tochter, eine Treppe aus Käse. Aber die schlecht behandelte und bewirtete Schwiegermutter wünschte einst, dass die Käse zu Stein würden, und so geschah es. Eine besondere moralische Note hat eine andere schweizerische Sagengruppe. Ein junger Erbe wirtschaftete auf der Gründalb, wo alles im Überfluss vorhanden war. Das Beste sandte er seiner Geliebten. Die Mutter ließ er darben, als ihn einst seine Geliebte besuchte, vergeudete er Milch, Butter und Käse in unsinniger Weise. Zuletzt belegte er den Platz vor der Hütte mit Käseleiben, damit die Geliebte den Fuß nicht besudle. Der Mutter gibt er anstatt Schotten und Zieger Mist als Speise. Doch durch ein Wunder des Himmels findet die Mutter in der Tause Butter und Käse, die Alm versinkt im Schneegestöber und Eis. Auf den Claridenalpen hielt einst ein Senn eine leichtfertige Weibsperson so in Ehren, dass er ihr den kotigen Weg von der Hütte bis zum Käsgarten mit Käse bedeckte, damit sie die Schuhe nicht besudle. Als er seiner Mutter Pferdeharren in die Milchspeise tat, verfluchte sie ihn. Er wurde mit der Dirn verschlungen und Firne und Felsen fielen übereinander. Bei Scheuchzer steht diese Claridensage ausführlicher. Dieselbe Version bringt Müller von der Blümlisalb im Schächentale. Hier begeht der Senn noch den furchtbaren Frevel, dass er die Treichlenkuh christlich taufen lässt. Die Alm wurde in einen Firn verwandelt. Die Kuh gab nur noch Schwarzegge die Milch. Sie wandelt noch auf dem Firn und wird von Geistern gemolken. Man kann sie erlösen, wenn man sie am Karfreitag melkt, bis weiße Milch kommt.